Hier, ich mach klick, klick, bam. Ihr wisst, dass ihr diesen Tick kennt. Es ist wieder dieser überfalsche Typ, der denkt, dass mein Frauen unter welche genügt. Ich überlege, es ist Poolparty angesagt. Es wird an den Fingernägeln dran genappt von den ganzen anderen Männern hier. Und sie sagen, komm los, rennen wir, denn ich stehle ihnen mal wieder die Show. Ich bin wie immer der Sieger, wow. Weil es packt diesen Superbuddy aus, man schmeißt da diesen Buddy raus. Er ist doch mal so, der war abtören. Nimm das, ihr wollt doch kein Kack hören. Oh Gott, scheiße, heiße, leise, weiße Brot und Sist. Und sie fiel mir sofort ins Gesicht. Geh zu ihr hin und spreche sie an. Ich rede und sie lächelt dann. Sie fragt, wie spät es ist, schon drei. Fuck weg, sonst ist mit Lohn vorbei. Denn dieses Abend ist noch nicht komplett. Doch wenn es draußen ist, kommt es fett. Ach scheiß drauf, ich feier einfach weiter. Weil ich merke, es wird heißer. Also Leute, macht es wieder gut. Und Sibi, nehmt den Biberhut. Vier Fäuste, zwei harte Jungs. Dein Label wird von uns gebumst. Es ist Black Beast, der Gangster und der King. Ein Team für Deutschland, viel zu hart. Vier Fäuste, zwei harte Jungs. Dein Label wird von uns gebumst. Es ist Black Beast, der Gangster und der King. Ein Team für Deutschland, viel zu hart. Vier Fäuste in dein Gesicht, solange bis die Nase bricht. Und ich sag, das reicht doch nicht. Siehst du am Ende des Tunnels das weiße Licht. So, jetzt geht's los, das muss mal wieder sein. Mal wieder ein paar Bretter in Gesichter verteilen. Und den dicken Braun aufbullen, Autos abseilen. Ich sag's mal so, ich hab keinen Heiligenschein. Dieser Track schlägt ein wie eine Bombe, boom. Scheiß auf Klick, Klack, Baller, Baller, fick dich, boom. Denn wenn ich rede, bist du gefällig stumm. Und wenn nicht, dann box ich dich um. So, vielleicht hast du's ja jetzt verstanden. Mit deiner Visage wirst du hier niemals landen. Es gab schon andere, die mich stressen, bis ihr Sarg verschwanden. Doch mir ist egal, ob sie mich scheiße fanden. Das ist der Track gegen die Politik. Ich ficke diese Stadt, denn ich bin ein Freak. Mit meinem Bruder hole ich mir jetzt den Sieg, weil ansonsten eine Flasche gegen deinen Kopf fliegt. Und ich weiß, dass du weißt, dass ich das Battle gewinne. Mit Talent und natürlich mit meiner goldenen Stimme. Ich bin so hart, dass ich in Salzsäure schwimme. Und dein Track gegen mich kommt hier nicht in die Sinne. Vier Fäuste, zwei harte Jungs. Dein Label wird von uns gebumst. Es ist Black Beast, der Gangster und der King. Ein Team für Deutschland, viel zu hart. Vier Fäuste, zwei harte Jungs. Dein Label wird von uns gebumst. Es ist Black Beast, der Gangster und der King. Ein Team für Deutschland, viel zu hart.